Mariola. Jetzt habe ich einen Brief bekommen von der Sopoter Bürgerschaft, dass da eine Erbschaftsangelegenheit für mich vorliegt. Echt? Da ist eine Tante. Ja. Und wir müssen da jetzt hinfahren. Das wird ja aufregend. Die Tante ist ja tot, ne? Naja. Nimm deinen Pass mit. Das ist klar, das ist klar. Und vielleicht sind da tolle Tassen dabei. Genau. Danziger Tassen, das ist was Feines. Mhm. Ich gucke rein, ob die Tassen in Ordnung sind. Naja. Ich gucke mal in den Garten, ich gucke überall hin. Ja. Das wird ja aufregend, dann gehen wir mal hin. Ja. Ich muss ganz viele Dokumente mitnehmen. Ja. Geburtsurkunde. Genau. Mach dich gefasst. Gut. Danziger Tassen. Hörspiel von Mariola Brilowska. Filiżanki, filiżanki, filiżanki z porcelany. Muzyk Nowa Huta. Filiżanki, filiżanki, filiżanki. Wczesny ranek, środa, 9 grudnia 81. Nazywam się Lola, mam 20 lat. Mój chłopak Antek robi w kuchni herbatę. Früh am Morgen, Mittwoch, 9. Dezember 81. Ich heiße Lola. Bin 20 Jahre alt. Anton macht Tee in der Küche. Ich muss aufstehen. Ich will nicht. Ich habe Angst. Ich fliege nach Frankfurt heute. Wo ist mein Pass? Mein Visum? Eine Fleischlieferung ist gekommen. Hast du alles? Du wirst hier nichts vermissen, weil es nichts geben wird. Dich? Letzte Woche habe ich Anton die Haare geschnitten. Ich werde nicht dabei sein, wenn sie wieder nachwachsen. Stehst du jetzt auf? Vor ein paar Tagen war ich bei der Westdeutschen Botschaft in Warschau. Die Warteschlange kringelte sich 3-mal ums Gebäude. Die Leute meinten, das dauert. Mindestens 3 Tage. Sie schliefen im Stehen. Irgendwie hielten sie das durch. Hallo, woher kommst du? Sopot. Und du? Ich auch. Andrzej, hi. Ich bin mit 2 Kumpels hier, stehen Schlange in 3 Schichten. Ich habe Monate auf meinen Reisepass gewartet. Gib her. Ich bring dir deinen Pass mit. Nach Sopot. Warum das? Will er meinen Pass klauen? 3 Tage später stehe ich vor Andrzejs Tür. Er ist nicht da. Seine Mutter drückt mir den Pass und das Visum in die Hand und sagt, Andrzej ist fort. Ich muss in den Westen. Weg aus Polen. Kunst machen. Fest entschlossen. Muszę w drogę. Na zachód. Uciekam z Polski. Es ist ein trostloser Tag in Hamburg und wir fahren jetzt nach Danzig, um die Erbschaft meiner verstorbenen Tante durchzuschauen, ob da was noch über ist. Sag mal, was macht ihr denn hier? Hallo, Mariola, hallo. Die Begegnung ist natürlich nicht zufällig. Mariola, das bin ich. Mit von der Partie meine Töchter Bela und Gloria. Wir treffen auf Günther, den Musiker von Nowa Huta und seinen Sohn Luca. Wir fahren nach Sopot. Mein Sohn Luca. Hallo. Luca, wie alt ist er denn? Wir sind 16. 16, gerade geworden erst. Sag mal, habt ihr auch Verwandte in Polen? Nee, wir wollen da Schätze suchen. Wir haben Metalldetektoren dabei. Ja, wir haben dabei. Auch welche. Meine Tante ist verstorben, ich muss den Garten durchgucken. Wie wollen wir das denn finden? Wir müssen einbrechen. Aber was ist, wenn sie ihre Wertsachen in Plastik angelegt hat? Geht das nicht durch? Ins Wortischein. Metalldetektor ist ausschließlich für Metall geeignet. Mann, aber sie hat das doch bestimmt in den 50ern vergraben. Da gab es noch kein Plastik. Da gab es noch keine Swati oder was? Keine Swati, das ist Gold natürlich. Gold. Gold aus dem Krieg. Danziger so. Gold. Ja. Danziger. Danziger Zucker. Zum Flughafen. Anton ist dabei. Ich bin verspannt, weil ich ohne ihn losziehe. Weil ich meinen Freund verlasse. Weil ich meine Heimat verlasse. Wie farblos das alles hier ist. Die Kommunisten haben meinen Geburtsort Sopot wie sonstige Städte in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg einfallslos mit Grau überzogen. Dabei hielt man Sopot früher für das Las Vegas des Ostens. Und jetzt nur noch trostlos. Besonders für mich, die sehr stark auf Farben reagiert und die in der Kunst deswegen den einzigen Ausweg sieht. Und als ich im Sommer durch die Aufnahmeprüfung an der Danziger Kunstakademie fiel, wusste ich, ein Jahr bis zur erneuten Prüfung warte ich nicht. Für mich gibt es in diesem Land keine Zukunft. Stimmt so. Ich bringe es schnell hinter mich. Keine Tränen, keine Zungenküsse, keine Umarmungen. Anton winkt. Und ich sehe meine Kindheit verschwinden. Passport, Visa. Am Check-in-Schalter verliere ich das Gleichgewicht. Ich bin noch nie geflogen. Ich war noch nie im Ausland. Ich mache mir Mut. Rein in die Schleuse. Adrenalin an. Es wird nicht so schlimm. Bordkarte bitte. Hier. Wohin? Frankfurt. Warum? Weihnachten. Ich besuche Verwandte. Die gesetzlichen 150 Dollar in Devisen besitzen Sie? Ja. Soll ich vorzeigen? Gehen Sie zum Eingang 2B. Tak, mam pokazać? Pani się uda do wejścia 2B. Schlangen für das Flugzeug sind sehr lang. Beim Gate 2. Es gibt nur Gate 2. Da gibt es auch Gate 4 bis 6. Da bereiten Sie schon die Maschine vor. Ja. So wird alles geputzt. Ja. Die Maschine ist auch gerade aus. So besprüht mit Desinfektionspumpe. Flughafenchoreografie. Also so ein Flughafen, ne? Also das ist hier so ein bisschen wie in... Wir sind hier unter einer Zeltplane. Die Leute machen so einen Druck, weißt du, wenn die so stehen, ja, dann wird man so angesteckt, das ist, dass man nichts verpasst. Ich habe auch, glaube ich, Probleme mit meiner Tasche, mit dem Metalldetektor. Ja, das wird problematisch. Das wird noch problematisch. Das haben die mir schon abgenommen, kurzzeitig. Den Flieger jetzt, das ist voll illegal, halten, ne? Tu mówi pilot załogi. Z powodu szturmu śnieżnego opóźni się nasz odlot z Gdańska do Frankfurtu o nieokreślony czas. Hier ist Ihr Flugkapitän. Wegen des Schneesturms verzögert sich unsere Reise von Danzig nach Frankfurt auf unbestimmte Zeit. Vor ein paar Monaten habe ich etwas über Punk gelesen. Seitdem weiß ich, wie meine Kunst aussehen wird. Punk, das ist frech, kratzig, grell. Das Gegenteil vom grauen Kommunismus mit seinen langweiligen, langweilenden, pseudomodernen, einfarbigen Bildern an den kahlen Wänden. Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten? Was trinkt man denn im Westen? Bloody Mary? Eine doppelte Bloody Mary, bitte. Bitte. Die Kunst soll mich adoptieren. Soll meine Mutter im Ausland werden. Soll mich wärmen, beschützen und nähren. Und eines Tages soll sie mich sogar lieben. Bitte noch eine doppelte Bloody Mary. Bitte. Verehrte Fluggäste, wir haben nun die Starterlaubnis für unseren Flug nach Frankfurt erhalten. Zum Glück. Ich sah meine Zukunft in Gefahr. Bitte legen Sie die Sicherheitsgurte an. Trinken Sie keine Bloody Mary? Bitte legen Sie die Sicherheitsgurte an. Wie bitte? Ich fliege zum ersten Mal. Da haben Sie sich aber ein Wetter ausgesucht. Warme Kleidung in den Koffer? Krawatten. Krawatten? Ich will auf eine Kunstakademie. Ich weiß auch, wie es klappt. Dafür habe ich sämtliche Krawatten meines Vaters dabei. Ich habe einen Onkel in Frankfurt. Ich habe ihm geschrieben, dass ich ihn Weihnachten besuchen komme. Entschuldigung, aber haben Sie meinen Schal gesehen? Ich komme aus einer Eskimo-Familie. Wir hießen noch Eskimos. Ja. Ja, dann sind wir nach Danzig gezogen, nach Sopot. Ja, auf ja, der Eisscholle. Nein, wir sind gerutscht mit Schlitten. Das ist dieser Zoo da hinten. Da vorne, nach links, nach rechts habe ich gewohnt. Das ist mit Nummer, okay? Ich habe die Nummer. 1-4, Schlüssel. Oh Mann, jetzt wieder nervt. Tippen. Nein, Leute, guck mal. 1-4. Nee. Mach doch Kreuz. Kann ich das mal sehen? Also es... 1-4, Schlüssel. 1-4. Da hast du nicht gedrückt. 1-4. Hast nicht gedrückt. Es geht auch. Ja. Wir sind drin. 1-4, also 14, dein Geburtstag. 14, Schlüssel, 14, 14. Das ist der Geruch meiner Kindheit. Ja, den kenne ich auch. Erster Stock. Ah, der Geruch. Wie ein Parfum mit dem Namen Kel Air. Kel Air. Steht da die Wohnungsnummer? Ja. Dann probieren wir alle nacheinander aus, oder? Ja. Was steht da auf diesem Schlüssel? So, das ist der okay, das ist dieser obere Schlüssel. Aber die Schlüssel in Polen gehen auch in andere Richtung, glaube ich. Ja. Lass doch den Linkshänder das aufmachen. Wir sind Linkshänder vor. Ich bin aber Rechtsschließer. Ja, so, habe ich gesagt, andersrum hier in Polen. Wir sind in Frankfurt gelandet. Die Sonne scheint. Ich gehe Richtung Ausgang. Überall bunte Reklamen, elektrische Beförderungsbänder. Ich staune über alles. Bin jetzt im Westen. Ich halte Ausschau nach dem Onkel. Da steht er. Ein kleines, pummeliges, glatzköpfiges Lego-Männlein im Handwerker-Outfit. Sieht aus wie mein Vater, ist aber Elektriker. Mein Vater ist Krawattenmacher. Du hast vor, bei mir zu wohnen, bis du in Deutschland Fuß gefasst hast? Du willst doch nicht hierbleiben. Ich dachte, du besuchst mich zum Weihnachten. Ich will in Deutschland Kunst studieren. Wie Kunst? Du willst keine Elektrikerin oder Krawattenmacherin werden? Nee. Ich will Adrian kontaktieren. Wir waren zusammen auf dem Kunstgymnasium. Er studiert in Hamburg an der Akademie. Da will ich hin. Du bist doch betrunken. Du musst nach Weihnachten zurückkehren nach Polen. Ich kriege sonst Ärger mit den Behörden. Wenn du auswandern willst, musst du das offiziell von Polen aus regeln, wie ich damals. Oh, schöner Schal. So ein offizielles Auswandern dauert mindestens 1 bis 2 Jahre. Ich bin 20. Für mich ist 1 Jahr wie 10 für dich. Ich kann nicht so lange warten. Cudzoziemcy, repatrianci. Azylanci. Przesiedleńcy, uchodźcy. Ojczyzna. Niemcy. Polska. Odjechać, wyjechać. Odjeżdżać. Wyjeżdżać. Się żegnać. Się pożegnać. Pożegnanie. Ucieczka. Się załapać. Się uwolnić. Opuścić. Żyć. Przeżyć. Mieszkać. Mieszkanie. Ausländer. Aussiedler. Asylanten. Flüchtlinge. Vertriebene. Heimat. Deutschland. Polen. Rüberkommen, weggehen. Bus fassen. Loslassen. Leben. Überleben. Heim. Asylantenheim. Hausen, wohnen. Wohnung. Leben. Überleben. Leben. Überleben. Leben. Überleben. Się żegnać. Się pożegnać. Się żegnać. Się pożegnać. Się żegnać. Się pożegnać. Hallo? Ist ganz hübsch, jetzt müssen wir mal erstmal rausfinden, was der Schlüssel ist. Ja. Was für eine lustige Badewanne. Eine Luxusbadewanne. Komm mal her. Wir haben das Zimmer gefunden. Toll. Und zwar hier. Ich hab's gefunden. Das ist aber ein schönes Zimmer. Natürlich, ich schlafe auch hier. Das ist ja richtig toll. Florian, diese Fenster sind wie in meiner Kindheit. Ja. Hier ist sogar Heizung an. Das ist ja toll. Habt ihr gesehen, sogar, habt ihr alles dreieckig, sogar da die das, Toilette ist dreieckig, ja. Und das gesehen, rote Spüle, und wie heißt ja. Alles rot. Weil guck mal, und überhaupt keine hässlichen Bilder, einfach nur leere, einfach nur Rahmen und zack, fertig. Ja. Kannst du dein eigenes Bild da reinstellen? Ja, passt zu dir, guck mal. Ja, puh, exakt. Ich bewege mich fort auf der Autobahn. Alle 5 Jahre kaufe ich mir eine neue Kiste. Ich hatte schon einen Opel. Einen VW, einen BMW, einen Audi. Diese Mercedes ist ganz neu. Bist du schon in einem Mercedes gefahren? Hast du überhaupt Führerschein? Nein. Was ist das für Musik? Vor 20 Jahren bin ich hergekommen, als Spätaussiedler. Ich kam nach Deutschland und habe es zu was gebracht. Spätaussiedler? Lola, Vor dem Krieg lebten in Danzig Polen und Deutsche zusammen. Dann begann auf der Westelplatte der Zweite Weltkrieg. Weil die Deutschen ihn verloren haben, mussten sie Danzig den Polen ganz überlassen. Die Deutschen siedelten später, also nach dem Krieg, nach Deutschland um. Wenn du ein Deutscher bist, dann bin ich es auch, oder? Dann kann ich doch hier bleiben. Ich fahre dich jetzt zu mir nach Hause und dann gehe ich wieder zur Arbeit. Ich habe zu was gebracht, weil ich jeden Tag 10 Stunden arbeite, auch sonntags. Heute habe ich um 6 angefangen und mir für deine Abholung 2 Stunden freigenommen, weil du meine Nichte bist. Weil mein Vater dein Bruder ist. Normalerweise arbeite ich bis 8 Uhr abends. Weil sich dein Flieger 2 Stunden verspätet hatte, muss ich heute bis 10 malochen. Oh. Ich maloche gerne. Dafür kann ich jedes Jahr in Urlaub nach Mallorca fahren. Was ist das für Musik im Radio? Weiß ich nicht. Vielleicht Kraftwerk? Der singt auf Deutsch? Kraftwerk kommt aus Deutschland. Singt er vom Fahren auf der Autobahn? Ja, das ist hier eine Autobahn. Wir fahren auf der Autobahn. Du verstehst das nicht, weil du aus Polen kommst. In Polen gibt es keine Autobahn. Auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Auf der Autobahn. Die hatte rote Haare, knallroten Minirock, rote Lippen, rote... alles. Alles war rot. Sie konnte sehr schlecht Deutsch, hat immer mit den Händen rumgefuchtelt. Action, Action, Kriminalart, Action, Action. Das war ihre moderne Kunst. Jedenfalls hat sie sich kriminelle Handlungen, hat sie sozusagen als Kunst betrieben. Kriminalart. Damit hat sie Performance-Partys gemacht. Die hat ja alle Leute eingeladen und hat dann Party gefeiert. Und diese Partys waren quasi temporäre Kunstwerke. Die konnte wirklich trinken wie ein Loch. Aber es war gar kein Unterschied. Die war ja morgens genauso drauf wie nachts um 5. Weil sie so schlecht Deutsch gesprochen hat, haben mein Kumpel damals, Adrian und ich, wir hatten diese Avantgarde-Musiksendung, also im Studentenradio. Dann haben wir sie eingeladen und das war so super. Die Telefone liefen sofort heiß, als wir im Studio waren. Dann hat sie tatsächlich über das Radio mit irgendeinem ihrer polnischen Kumpels so einen Autoklau angezettelt. Die hatte natürlich Kontakte zur polnischen Automafia. Hat das dann einfach öffentlich im Radio, hat sie den Typen angerufen und Autos bestellt. Original! Letztendlich sind wir dann aus dem Radio rausgeflogen, mit Lola unterwegs. Hieß damals auf jeden Fall immer überall rausfliegen. Aber auch verschwanden ständig Sachen, wenn sie da war. Aschenbecher, Gabeln, Krawatten. Was nicht nagelfest rumlag, packte sie einfach in ihre Tasche. Die war eindeutig kleptomanisch. Jak ty jesteś Niemcem, to ja też. Mieszkanie ma 3 pokoje. Salon, sypialnie, pokój gościnny. Meine Wohnung hat 3 Zimmer. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Gästezimmer. Okay. Lola, zieh die Schuhe aus und lass sie vor der Tür stehen. Du kannst dir die karierten Schlappen anziehen. Na, nimm. Okay. Das ist das Bad. So drehst du das Wasser mit dem Hahn auf. So stellst du es warm an. Immer den Warmwasserboiler vor dem Wasserhahn aufdrehen. Anstellen und nach dem Wasserhahn zudrehen, wieder ausstellen. Hast du verstanden? Ja. Hier drückst du drauf, um die Toilette zu spülen. Guck doch. So drehst du den Duschhahn auf und so drehst du den wieder zu. Aha. Das ist das Wohnzimmer. Das ist mein Fernseher. Schön groß, nicht? Mhm. Hier ist die Fernbedienung. So schaltest du den aus und so schaltest du den an. Und so wählst du die Programme. 1. Genauso aus der Küche und aus dem Haus. 2. Dein Schürzchen oben. 3. Kinder, Essen ist fertig. Komm, ich zeige dir noch meine Küche. Hier gibt es auch einen Warmwasserboiler. Genau wie im Bad. Den musst du auch genau wie im Bad vor dem Wasserhahn aufdrehen, einstellen und nach dem Wasserhahn zudrehen, ausstellen. Sonst kalkuliert sich das nicht. Das ist eine Wasseruhr. Die zählt, wie viele Liter Wasser du verbrauchst hast. Wenn ich später nach Hause komme, kann ich genau sehen, ob du geduscht hast oder gebadet. Ich würde an deiner Stelle nur duschen. Das verbraucht weniger. Hier habe ich die Tiefkühltruhe. Ich habe alles vorrätig. Mikrowelle, Elektroherd, da geht mein Kühlschrank auf. Da geht er zu. So machst du die Fenster auf, so machst du sie zu. Mhm. Jetzt muss ich los. Die Arbeit ruft. Okay. Am Samstag nehme ich dich mit in den polnischen Kulturclub für deutsche Spätaussiedler. Polnischer Kulturclub, deutsche Spätaussiedler, Männer mit Bierbäuchen, Frauen in schlesischer Tracht. Meine im Ausland ins regressive mutierte Landeskultur. In Polen trägt keine Frau eine Tracht. Der polnische Mann ist dünn wie ein Streichholz. Autobahn, BMW, Audi, Mercedes. Kraftfahrzeug, Kraftwerk, Boiler. Wasseruhr, Mikrowelle, Küchenrollen, Spender, Konsum, Kalkulation, Konjunktur. Wasseruhr, Mikrowelle, Küchenrollen, Spender, Konsum, Kalkulation, Konjunktur. Autobahn, BMW, Audi, Mercedes. Kraftfahrzeug, Kraftwerk, Boiler. Autobahn, BMW, Audi, Mercedes. Kraftfahrzeug, Kraftwerk, Boiler. Kommunismus, AD, Kapitalismus, Olé. Kommunismus, AD, Kapitalismus, Olé. Kommunismus, AD, Kapitalismus, Olé. Kommunismus, AD, Kapitalismus, Olé. Kommunismus, AD, AD, Olé, AD, Olé, AD, Olé, AD. Die Verbindungen mit der Volksrepublik Polen sind auf eine unbestimmte Zeit unterbrochen. Das ist die alte Wohnung der verstorbenen Tante. Alte Wohnung mit Gas. Ich brauche Feuerzeug. Die alten Töpfe. Das ist die Wohnung von meiner Tante, weißt du das? Ach so, nee, ja, das wusste ich nicht. Vorsicht. Als meine Tante hier früher gewohnt hat, da gab es nicht mal warmes Wasser. Jetzt sind hier andere Leute, die haben uns wegen dieser Erbschaftsgeschichten ein Zimmer untervermietet. Weißt du, dass der Geist von der Tante hier irgendwo ist? Hast du jetzt diesen Metalldetektor? Ja. Habe ich. Zeig mal. Da. Hier. Ich spüre mal kurz Metall auf. Hier ist Metall. Das funktioniert. Habt ihr heute die Geister gehört? Das Zimmer ist gruselig. Wir gehen jetzt aus der Wohnung meiner Tante hier raus. Guten Tag. Ist das hier das Spätaussiedlerlager Friedland? Auffanglager für deutsche Spätaussiedler. Kann ich mich hier einbürgern lassen? Passwort. Sie kommen aus der Volksrepublik Polen. Direkt oder von Verwandten in Deutschland? Aus Frankfurt. Von meinem Onkel. Seit wann lebt der Onkel in Frankfurt? Seit 20 Jahren. Füllen Sie den Registrierschein aus und gehen Sie zu dem grauen Bauwagen vorne. Da, wo Einquartierungen draufsteht. Unter der blassgrauen Decke ein bleigraues Wäschelager, metallgraue Regale darin, vollgestopft mit aschgrauem Bettzeug, ein ergrauter Mann. im altgrauen Kittel an grau-grauer Theke, auf seiner fahlgrauen Nase ein dunkelgraues Brillengestell, hinter grauen Gurkengläsern seine müden grauen Augen. Ich erinnere mich, der Inkassomann in meiner Kindheit stand immer wieder vor unserer Haustür. Er wollte kassieren, ausstehende Stromrechnungen. Meine Eltern waren nicht daheim. Er stellte uns den Strom ab. Mein Vater zapfte danach den Strom vom Hausflur ab. Ich hatte ständig Angst. Ich erinnere mich hinter grauen Gurkengläsern. Ich erinnere mich, wenn es klingelte, ich ließ keinen rein. Der Inkassomann kam abends wieder, weil unser Licht brannte, öffneten meine Eltern die Tür. Der Inkassomann nahm unseren Stromzähler mit. Ich erinnere mich, seine müden grauen Augen. Ich erinnere mich. Dann konnten meine Eltern die Stromkosten begleichen. Wir bekamen einen neuen Zähler. Mein Vater bohrte ein Loch in die Zählscheibe. Sie hörte sich auf zu drehen. Kein Stromverbrauch mehr. Ade, Gurkengläsermann. Ade, Gurkengläsermann. Ade, Gurkengläsermann. Ade. Das ist ein Krawattenladen von deinem Vater. Ja, aber die haben daraus jetzt Änderungsdienst gemacht. Aha. Guck mal, und die Toiletten sind hier wie damals. Das ist hier das polnische Las Vegas. Ja. Und das hat auch vor dem Krieg gegeben und nach dem Krieg auch. Das, ja. Die Casinos liefen. Ja. Aber die Leute waren arm und die Männer wollten aber ins Casino. Die hatten aber keine Krawatten. Mein Vater hat die genäht und ich stand vor dem Casino und da habe ich die günstig angeboten. Sobald mein Vater gestorben ist, habe ich die ganzen Krawatten eingepackt in zwei Plastiktüten. Es waren 1000 Krawatten, original 1000 Krawatten. Ja. Und dann bin ich nach Deutschland abgehauen und ja. Da habe ich erfahren, dass von der modernen Kunst, mhm. aber ich wollte sowieso Künstlerin werden. Ja. Und dann statt mich mit Zeichnungen, ich konnte gut zeichnen, ja. Malerei, Bildern, mit Bastelei, Skulpturen. Fotografie. Ich habe mich beworben einfach mit den Krawatten. Ich habe ja. die aufgeklebt auf Pappen mhm. und habe mich beworben und wurde genommen. Krawat zielony, krawat czerwony, krawat, krawat, krawat, krawat mój, krawat twój, krawat, krawat, krawat. Krawat w kratkę, krawat w kropki, krawat, krawat, krawat. Krawat czysty, krawat oczywisty, krawat, krawat. Krawat zielony, krawat czerwony, krawat, krawat, krawat. Krawat mój. Krawat twój, krawat, krawat, krawat, krawat w kratkę, krawat w kropki, krawat, krawat, krawat. Registrierschein? Hier. Bettwäsche. Unterschreiben. Da, wo Kreuzchen. Graues Kissen. Grauer Kissenbezug, graue Schurwolldecke, grauer Deckenbezug, graues Bettlaken. Baracke H, Raum C. Okay. Schlafsaal. Jedes Bett hat einen Buchstaben und eine Zahl. Sie sind C07. Mhm. Toiletten und Duschen sind im Flur. Wertsachen können Sie in diesem Schrank einschließen. Da muss eine Mark als Pfand rein. Dann kommt der Schlüssel raus. Handtuch und Kleidung gibt's in der Baracke des Roten Kreuzes. Ja. Ich übergebe. Frau Bzolska, Spätaussiedlerin aus der Volksrepublik Polen. Hier, der Registrierschein. Frau Entschuldigen Sie, den Namen kann ich nicht aussprechen. Bzozajewska. Hier ist ein Handtuch. Aus hygienischen Gründen haben wir nur graue. Da vorne sind Blusen. Weiße und blaue und Röcke. Welche Größe haben Sie? Muss ich das anziehen? Sie können auch Ihre eigene Garderobe tragen. Es gibt bloß auf dem ganzen Friedland-Gelände keine Waschmöglichkeiten. Das nächste Waschcenter ist in Göttingen. Waschcenter? Waschcenter, wo man in einem Waschautomaten Textilien reinigt. Hier sind 9 Essensmarken für je 3 Mahlzeiten am Tag. Sollten Sie länger bei uns bleiben, holen Sie sich bei mir zusätzliche Marken. Bei mir bekommen Sie auch 150 Mark und eine Fahrkarte zum Zielort, wo Sie in Deutschland leben wollen. Ich will nach Hamburg. Kunst studieren. Schauen Sie aus dem Fenster. Die Baracke da vorne, das ist die Kantine. Beeilen Sie sich. Mittagessen gibt es nur bis 13 Uhr. Lassen Sie bitte meinen Kugelschreiber hier. Eine Menge Spätaussiedler aus Polen stehen fürs Essen an. Ihre Gesichter sind grau, ihre Haare silber, ihre Kleidung vom Roten Kreuz. Sie halten graue Plastiktabletts in den Händen. Sie füllen Alubecher mit hellgrauem Teewasser auf. Sie holen sich Teller mit breiigem Essen auf die Tabletts. Sie legen Alubesteck und graue Servietten dazu. Sie setzen sich an die Tische. Sie speisen im Schweigen. Dzień dobry. Proszę pani, jak dojdę do Urzędu Stanu Cywilnego? To tutaj pani, ja zaraz pani pokażę. Das Standesamt befindet sich in dem Bezirksamt. Dzień dobry. Dzień dobry. Guten Tag, mein Name ist Mariola Brilowska. Ich würde ganz gerne erfahren, um wie viele Uhr ich geboren wurde. Die Beamtin fragt, welches Jahr? 1961, sage ich. Sie sagt, bis zum Jahr 55 inklusive gab es andere Vordrucke. Nach 55 berücksichtigten die Vordrucke keine Geburtsurzeit. Also gibt es keine Möglichkeit. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Frau Lola Bzozajewski, bitte kommen Sie zum Büro des Deutschen Roten Kreuzes. Frau Lola Bzozajewski, bitte kommen Sie zum Büro des Deutschen Roten Kreuzes. Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Deutschen Roten Kreuz? Weiß nicht. Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Deutschen Roten Kreuz? Kenne ich nicht. Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Deutschen Roten Kreuz? Keine Ahnung. Fragen Sie da vorne bei der Information. Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Deutschen Roten Kreuz? Sind Sie Frau Lola Bzozajewski? Bzozajewska. Sie gehen da geradeaus, dann nach links, dann ist rechts der Eingang zum Büro des Roten Kreuzes. Verstehen Sie mich? Nein. Am besten bringe ich Sie hin. Kommen Sie mit. Danke. Hallöchen, Kollegen. Das ist Frau Lola Bzozajewski. Ich übergebe und bis dann. Jo, Frau Bzozajewska. Wollen Sie einen Kaffee? Ja. Ich brauche Ihren Registrierschein. Hier. Sie bekommen eine Unterkunft in dem Aussiedlerwohnheim Billstedt. Der Zivi fährt Sie direkt dahin. Sie können den Kaffee ruhig mitnehmen. Da wären wir. Siehst du das Schild Verwaltung? Ja. Da musst du hin. Ich wünsche dir viel Glück mit der Kunst. Danke. Die Tasse? Hm? Die Tasse kannst du hier lassen. Ah, ja. Ich habe erfahren. Und deswegen war ich auf dem Standesamt. Um zu erfahren, habe ich gefragt, kann ich meine Uhrzeit erfahren? Dann hätte ich Beweise. Ja. Weil meine Mutter tot ist. Und diese Tante, das ist auch so eine Geschichte, ja. Diese Tante ist total unregistriert. Das ist eine Betrügerin gewesen. Wenn es wirklich die ist, wenn das kein Zufall ist, dass ich eine Doppelgängerin habe, dann hat sie die einfach vertickt an irgendeine Familie, die nach Australien ausgewandert ist. Diese Frau taucht plötzlich in meinem Leben auf. Jetzt will ich diese Beweise haben. Ja. Diese Tante, die war wahrscheinlich eine Hebamme. Meine Mutter war benebelt, hat das gar nicht mitbekommen. Ja. Aber es beweist jetzt, warum ich 3 Nieren habe. Ja. Und warum ich so überdreht bin. Das hängt doch damit zusammen, dass mir eine Zwillingsschwester abhanden gekommen ist. Ja. Wo sollen wir jetzt mit dem Metalldetektor suchen? In diesem Garten von der Betrügerin. Ja. Morgen geht die Expedition in den Garten von der Tante. Ja. Früher gab es keine Leihmütter. Und dann haben sie immer, sobald eine polnische Mutter ein Zwillingskind bekommen hat, wurde sie betäubt. Und dann wurde hier das eine Kind weg. Polnische Betäubung. Polnische Betäubung mit Teller auf den Kopf. Früher gab es keinen Ultraschall. Die wussten nicht mal, dass sie Zwillinge kriegen. Das haben sie erst bei der Geburt eventuell erfahren. Hat es meine Mutter gar nicht erfahren. Es wurde zweite Schwester geboren, vor mir oder nach mir, wenn ich bloß die Uhrzeit gehabt hätte. Wie spät ist das? Es ist Viertelzack nach Schmirk. Habt ihr den Metalldetektor? Ja. Dann legen wir mal los. Ja. Lola, Totti? Adrian? Lola, bist du das? Adrian? Du siehst ja völlig anders aus als damals. Du aber auch. Siehst überhaupt nicht aus wie eine Polin. Hier lang. Da vorne ist die Hochschule. Wie sieht denn eine Polin aus? Grauer, nicht so grell und so punkig. Wo hast du die Klamotten her? Aus Polen mitgebracht? Die habe ich mir hier gekauft. In der Kinderabteilung. Wieso in der Kinderabteilung? Da ist alles viel bunter. Ich liebe knallige Farben. Du wirst meinem Professor gefallen. Der malt farbenfroh. Kennst du Jörg Immendorf? Nein. Wieso? Er ist berühmt. Mhm. Wenn du Immendorf schöne Augen machst, nimmt er dich sofort als Gaststudentin auf. Du kriegst einen Atelierplatz in seiner Klasse. Da kannst du dir sogar ein Sofa zum Übernachten hinstellen. Viele Studenten wohnen in der Hochschule, um die Miete zu sparen. Ah, echt? Das wäre ja toll. Ich würde sofort aus diesem Aussiedlerheim ausziehen. Da bin ich mit so zwei Landeiern im Zimmer. Eher vom einfach gestrickten Planeten, einer Schlachterin und einer Verkäuferin. Oje. Mit meinen Eltern haben wir zu fünft auf 16 Quadratmetern gelebt. Das ging, aber nicht mit diesen Tussis. Meckern die ganze Zeit über Deutschland, wollen aber hier bleiben. Guten Tag, Jörg. Ich habe eine Freundin aus der Heimat mitgebracht. Ah, hallo. Sprechen Sie Deutsch? Ja. Wie heißen Sie? Lola. Aha, Lola. Sie wollen doch wahrscheinlich bei mir studieren, Lola. Hm? Ja. Haben Sie Arbeitsproben mit? Ja, hier. Wie viele Krawatten sind das? 1000. Exakt? Ja. Okay. Sie können bei mir anfangen, als Gasthörerin. Sie müssen sich aber auch offiziell bewerben und einen anderen Professor finden für die Krawatten. Bei mir wird Malerei studiert. Wann sind Sie aus Polen gekommen? 4 Tage vor dem Ausrufen des Kriegszustands. Ah, ja. Sie haben echt Glück gehabt. Ja, seit dem 13. Dezember geht gar nichts mehr. Man kann keine Briefe nach Polen schicken oder von dort bekommen. Wenn ich meinen Vater in Danzig anrufe, läuft immer eine Ansage. Die Verbindungen mit der Volksrepublik Polen sind auf eine unbestimmte Zeit unterbrochen. Der Sohn von meiner Begleitung, der baut gerade seine Metalldetektorausrüstung auf. Meine Töchter Gloria und Bela stehen Schmiere auf der linken Seite und der Kollege auf der rechten Seite steht der Schmiere. Bis jetzt sind noch keine Nachbarn gekommen und wir haben ein bisschen Adrenalinausstoß. Hier haben wir Luca am Start. Er baut noch seinen Metalldetektor zusammen. Er schraubt. Er dreht. Wir stehen vor einem großen Augenblick. Oh, da ist es, da ist es. Jetzt da ist es. Jetzt hol mal die Schaufel. Da ist der Fleck, da war's. Da haben wir was gehört. Hier ist es, da muss es sein, Okay, dann holen wir das jetzt raus. Gucken, da. Was ist denn das? Guck mal, das ist die Kiste von meiner Tante. Hol die jetzt raus. Schneller, schneller. Ja, die ist groß, die ist riesig, die ist riesengroß. Ja, erstmal ein Loch um die. So, ja, jetzt. Oh, die ist aber schwer, Bela, guck mal, die Kiste. So. Nimmst du die doch schon und bringst du die zu Gloria? Ja, so. Das ist unsere Familienkiste, ja. Oh, Günther, kannst du ihr helfen? Oh, ist die schwer. Schneller raus. Also wir sind jetzt hier im Park. Können wir jetzt die Kiste öffnen? Ja, hier steht sie doch. Nimm mal die Brechstange. Ja, das ist die Brechstange. Oh. Ah. So, jetzt müssen wir... Das ist ganz handig. Ja, sag mal, hast du einen Staubsauger? Oh. Das ist aber viel Geld. Das ist das alte Danziger Gold. Da ist sogar ein alter Knopf dabei. Das sind die Knöpfe von meiner Oma. Danziger Gold, siehst du das? Goldstücke. Warte mal, da unter ist noch ein Brief. Manuela, nimm den mal. Ja, okay. Der ist auf Polnisch, der kann ich nicht. Wo ist denn? Oh, warte, da ist auch eine Flasche Wodka. Das ist Danziger Goldwasser. Liebe Mariola, ich habe für dich die Kiste mit den ganzen Münzen hinterlassen, damit es dir in deinem Leben gut geht. Bitte verkaufe nicht dieses, sondern vererbe das deinen Nachfahren. Keine Tassen? Sollte ich nicht Tassen erben? Cześć, Adrian. Cześć, Gustav. Gibt es was Gutes heute zu essen? Cześć, Lola. Heute nichts lecker. Wir gehen gleich in die Abspielstelle. Zu Dietrich Kuhlbrot. Der Typ ist Staatsanwalt mit Schwerpunkt Strafverfolgung der Nazis. Schreibt aber und hält Vorträge über Independent-Kultur. Das geht? Geht alles. Kuhlbrot ist aber eine Ausnahme. Wer will denn eine Brille? Ich? Hier. Wo hast du die denn alle her? Von und nichts dazu bezahlt. Wie? Du hast doch nicht etwa all diese Brillengestelle mitgehen lassen. Doch, das geht ganz einfach. Ich nehme alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Farbtuben, Pinsel, Kunstalben, Filzer, Brillen, Klamotten, Perücken, Accessoires, Textilien, Utensilien, Trenchcoats, Gürtel, Krawatten, Tassen, Cadmiumrot, Permanentgrün, Ultramarinblau. Hauptsache teuer. Mein Umsatz liegt bei Minimum 1000 Mark pro Tour. Am Neuen Wall gibt es die teuersten Läden. Ich habe sie alle schon geplündert bis zum Gehtnichtmehr. Um nicht aufzufallen, wechsle ich oft die Gegend. Bei Steinway stecke ich ab und zu ein paar Notenbücher ein. Ein Buch kostet da ca. 170 Mark. Die kann ich für ein Drittel des Preises antiquarisch verticken. Natürlich anonym. Für alle Fälle habe ich einen gefälschten Studentenausweis dabei. Da heiße ich Eva Braun. Ja, und wenn ich durch die Straßen der Innenstadt flaniere, betrachte ich die an mir vorbeiziehenden Bürger immer unter einem bestimmten Aspekt. Ich rätsle, wer von ihnen ein gewöhnlicher Kaufhausdetektiv und wer ein armseliger Mensch mit zu viel Geld ist. Bist du eine Kleptomanin oder eine Kriminelle? Ich bin eine moderne Künstlerin. Ich arbeite mit gestohlenem Arbeitsmaterial. Ich befreie die Kunst von dem bürgerlichen Besitzanspruch. Ich mache Kriminalart. Aha, Kriminalart. Ungefähr zweimal in der Woche belade ich in der Delikatessenetage des Alsterhauses einen Einkaufswagen voll mit den teuersten Lebensmitteln und Alkoholika. Die Delikatessenetage ist im 5. Stock. Im Erdgeschoss kaufe ich erstmal pro forma irgendwelche sperrigen Sachen wie zum Beispiel Klopapier, Weichspüler und so weiter. Das packen die Verkäuferinnen in riesengroße Plastiktüten, die sie mir mit einem Lächeln überreichen. Mit diesen Einkaufstüten fahre ich mit dem Fahrstuhl in den 5. Stock. Dort stehen an der Rolltreppe die Einkaufswagen. Ich nehme einen, in den ich die Einkaufstüten lege. Ich schiebe ihn durch die Regalreihen und stöbere nach Waren. Bevor ich ein Produkt in den Wagen lege, vergleiche ich die Preise. Ich nehme immer das teuerste Produkt. Es ist üblich, dass man in dieser Delikatessenetage die Einkäufe entweder einzeln in jeder Warenabteilung oder alles zusammen zum Schluss bezahlt. Wenn der Wagen gut gefüllt ist, schiebe ich ihn wieder an die Rolltreppe ran, packe den Einkauf in die halbleeren Tüten mit den unten gekauften Sachen rein. Es kommt vor, dass nicht alles reinpasst. Dann hole ich mir an einer der Kassen für 10 Pfennig eine Einkaufstüte dazu. Die vollen Tüten trage ich zum Fahrstuhl, mit dem ich wieder runter ins Erdgeschoss fahre. Unten bitte ich eine Verkäuferin, sie möge mir ein Taxi rufen. Und dann machst du eine Party. Na Logo, kommt ihr? Logo, wir kommen. Und du kommst zu uns ins Radio. Wir machen nämlich morgen eine Sendung auf einer Piratenfrequenz. Du passt da als Gast hin. Wie Faust aufs Auge. Wollen wir da geklaute Autos verticken? Die hatte Haare, ganz lustige Taschen dabei. Die war ganz grün. Da hatte sie ganz viel Klüter und Klimperkram drin. Dann hat sie immer so ganz laut geredet, dass jeder wusste immer, dass sie im Raum ist. Und dann hatte sie rote Strumpfhose. Da war so eng, dass sie aussah wie eine Kinderstrumpfhose. Und dann hat sie immer so ganz laut, immer so Leute angequatscht und so auf die Schulter gehauen. Hallo, ich bin Lola und wer bist du? Was machst du denn? Machst du auch Kunst? Machst du Musik? Die hat erzählt, dass sie eine neue Richtung von Kunst erfunden hat. Das hieß Kriminalart. Und das bedeutet, dass man eigentlich polnische Wirtschaft also irgendwie kombiniert. In Polen macht das jeder, aber in Deutschland macht das keiner. Und da kann man nur klauen. Lola hatte schöne, lange Beine und hat sie auch meistens Röckchen getragen. Immerdorf hat nur gesagt, Kannst du hier lang gehen? Und dann ging sie so da lang und auf ihn zu und dann hat sie gesagt, und du auch Kunst? Und dann fand er auch lustig und dann hat er sie genommen. Sie hat sich Lolalowska genannt. Zuerst hat sie sich genannt Lola Coca-Cola und dann Lolalowska. Ja, Kiermovie, sie hat immer von den Danziger Tassen geredet, dass ihre Tante welche hatte im Schrank. Sie sind teuer. Das ist Danziger Sprichwort. Heißt, jemand besorgt Geld auf kriminellere Art. Kriminalart. Kriminalart. Weil in Danzig, die Leute halten Geld nicht in der Wäsche. Sie halten Geld im Schrank, in den Tassen. Du machst Schrank auf und hast Geld. Gustav, wir gehen gleich auf Sendung. Ich lege jetzt den Jingle rein. Guten Abend, liebe Zuhörer des Freien Kunstradios der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Heute mit Adrian und Gustav und zu Gast unsere neue Kommilitonin Lolalowska aus Polen, dem Bermuda-Dreieck der deutschen Autos. Lolalowska, woran erkennt man, dass die Polen noch nicht im Weltall waren? Der große Wagen ist noch da. Lola, du machst Kriminalart. Was ist das? Ich klaue in Kaufhäusern und Supermärkten und mache daraus Kunst. Was für Kunst? Zum Beispiel organisiere ich Partys. Performances. Die Performances finden statt, weil ich mein geklautes Zeug zum Konsumieren anbiete. Ohne Bewirtung würde keine Performance zustande kommen. Wissen die Performance-Teilnehmer, dass sie geklautes konsumieren? Das würde sie verstören. Sie würden nicht tanzen und feiern. Die Performance als Party würde nicht gelingen. Du hast heute ein paar geklaute Autos anzubieten. Ich habe gute Kontakte zur polnischen Automafia. Ruft uns an unter 30 75 32 45. Geklaute Autos als Kunstwerk. Steigert mit. Das Mindestgebot sind 50 Mark. Wer bietet 50 Mark? 50 Mark. Lola, warum hast du deine Heimat Polen verlassen? Weil ich in die Freiheit wollte. Wie findest du diese Freiheit hier in Deutschland? Ich kann mich anziehen, wie ich will. In Polen waren alle nur am Glotzen, wenn ich daherkam. Naja, du hast aber auch ein Outfit, da will man schon gucken. Du hast mir erzählt, dass du dir die Klamotten in der Kinderabteilung besorgst. Sind alle in Polen, so wie du? Die Polen sind eigentlich genauso wie die Deutschen. Im Norden kühler und im Süden herzlicher. Was mich angeht, meine Gehirnhälften sind vertauscht. Meine Mutter erzog mich als Rechtshänderin, obwohl ich als Linkshänderin zur Welt kam. Außerdem muss ich im embryonalen Stadium ein Zwilling gewesen sein, weswegen ich drei Nieren habe. Drei? Meine Nebennieren produzieren ein Drittel mehr Adrenalin als die eines Menschen mit zwei Nieren. Dann ersetze ich permanent den Wortschatz meiner Muttersprache mit dem Wortgut einer Fremden. Und weil das Denken, Träumen, Schreiben nicht bilingual funktioniert, wählt mein Gehirn die Sprache meiner jetzigen Umgebung. Mein Wunsch nach Integration bereitet mir Kummer. Ich fühle mich wie eine Verräterin, weil ich mein Polnisch links liegen lasse. Zu Gast im Studio heute Lolalowska. Lola, Lowska ist doch kein polnischer Nachname. Ich musste mir den Künstlernamen zulegen, weil kein Deutscher meinen echten Nachnamen aussprechen kann. Lola, du hast was mitgebracht. Ja, die Danziger Tassen. Sie gehörten einst meiner Tante. Sind das Tassen für Puppen? Nein, das sind Tassen zum Trinken von Wódka. Na zdrowie. Auf die Gesundheit. Lola Lowska aus Polen mit den Danziger Tassen ihrer Tante, den geklauten Autos zum Versteigern und der Criminal Art für die Zukunft der Kunst. Wir haben einen Anrufer. Es ist Marek. Ach, Marek, das ist ein Pole. Das höre ich am Namen. Hallo, Lola. Marek, du bist bestimmt ein Agent oder ein Korrespondent. Marek, habt ihr da kein Radio auf der Party? Ich will sagen, wie die Situation ist. Marek, wie ist die Situation? Habt ihr kein Radio da an? Hier, Radio geht schlecht. Ich erzähle kurz. Ja, erzähl kurz, Marek. Okay, ich bin hier in Autopole. Autopole? Was ist das? Ich sage gleich. No dobrze, dobrze. Gut, gut. Dobrze, gut. Posłuchaj, posłuchaj. Co z tym Autopole? Mama, was ist mit Autopole? Lola, die haben auf Party keine polnische Wódka, sondern russische. Mist, das kann nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen. Ich bin hier in der Nähe. Hallo? Adresu nie mów. Sag keine Adresse. Nie, nie, nie mów Adresu. Keine, keine, nein, keine Adresse. Das ist ganz toll hier. Die polnischen Frauen tanzen hier nackt auf den Tischen. Nackt? Die haben schöne Titten, nicht? Und die Männer tanzen sie auch nackt mit ihren Eierschalen. Die tragen alle so dunkle Brille. Problem ist, der ganze Hof ist voll mit alten Mercedes. Ich weiß nicht, was los. Ich glaube, die machen große Geschäfte. Haben Sie denn Bargeld? Lola, ich bleibe in Kontakt. Ich rufe später nochmal an. In meinem Rücken ist jetzt eine komische Pistole. Hast du die Nummer? Nein, Marek, nicht die Autonummer. Nein, nicht die Autonummer, hier die Nummer. Keiner weiß die Nummer. Nicht die Autonummer, hier die Nummer. Ich lege jetzt auf, das alles ist hier illegal. Radarfallenbande ist hinter uns her. Wir eilen der Sonne entgegen. Mein Geliebter spuckt Blut aus der Lunge. Der Krebs hat ihn endlich geschnappt. Kurz vor der Grenze, er hat mir zu sagen, dass er mich liebt. Beim Sonnenuntergang kleben uns die Typen immer noch auf der Pelle. Ich will ans Steuer, da dreht mein Chauffeur nun völlig durch, schaltet das Licht aus und knallt durch die Kreuzung, ohne Rücksicht zu nehmen auf mich, auf mein Leben, auf die Zukunft, die Liebe, die alte Tante Apollonia, die auf uns schon so lange wartet in der Bar. Amor, amor, amor. Amor. Amor. Als wir doch mit ganzer Haut davonkommen, ich küsse ihn, den Mann an meiner Seite. Ich drehe mich das letzte Mal um und sehe meinen Wunsch in Erfüllung. Die Radarfallenbande in Flammen. Die Radarfallenbande in Flammen. Die Radarfallenbande in Flammen. In Flammen, in Flammen, in Flammen, in Flammen. Außerdem kam raus, ja, dass Lech Wałęsa angeblich da von der Uwe reingeschmuggelt wurde in die Streiks. Ah, nee, das weiß ich nicht. Das hat sich später rausgestellt. Aha. Nachdem er schon kein Präsident mehr war. Uwe, das ist so wie Stasi, Urząd Bezpieczeństwa, Staatssicherheit. Uwe hat ihn angeblich reingeschmuggelt. Oha. Den Taxifahrer habe ich gefragt. Ja. Haben Sie bei den Streiks mitgemacht? Ja, klar, war ich drin. Haben Sie da Wałęsa gesehen? Der war plötzlich da. Ich kannte ihn gar nicht. Ich kannte ihn nur ein bisschen. Der hing, er war arbeitslos und er hing nur in diese Melina. Melina, das ist so eine Kantine, wo sie heimlich Wodka gekauft haben. In Tee, Tassen, Danziger Tassen. Genau. Ich habe ihn da ab und zu mal früher, so ein paar Wochen vorher gesehen in der Melina. Ja. Der war plötzlich da, als es irgendwie um den Vertrag ging. Mhm. Der war nur ganz am Ende plötzlich als Symbolfigur. Die wollten wahrscheinlich die Streiks über ihn kontrollieren. Die wussten einfach, da wird was passieren und dass sie aber noch ein bisschen Kontrolle haben, dass das nicht total ausartet. Ja, absolut, weil es war 1980 und erst 1989, als die Mauer gefallen ist. Mhm. Erst dann ist Polen doch frei geworden. Ja. Da war der Kriegszustand dann 81 ja. ausgerufen worden. Ja. Sein Spionname war Bolek. Bolek. Und weißt du, wie der polnische Papst genannt wurde? Lolek. Lolek und Bolek. Lolek und Bolek, die berühmteste Zeichentrickfilmserie aus Polen. Ja. Ein Stück meiner Kindheit. Ah ja. Diese ganze Serie ist vorweggenommen worden. Mhm. Die Produktion der Serie wurde nach dem Mauerfall wegen eines Copyright-Streits eingestellt. Kaputt inzwischen. Die Macher wollten nicht ihre im Kommunismus dem Staat gehörenden Rechte auf die mit dem Kapitalismus privatisierte Filmproduktion übertragen. Ist das erwiesen oder ist das umstritten? Kann man mich hören? 1-1. Ja, okay. Okay. Guten Abend. Es gibt viele Gründe, Alkohol zu trinken. Die Leute tun es, um sich zu entspannen, um sich zu enthemmen, um die Sorgen zu vergessen, um die Persönlichkeitsmacken zu etablieren, den Arbeitsdrang zu demoralisieren, die Grenzen zu überschreiten, die Tränen fließen zu lassen. Ich habe mit 13 begonnen, Alkoholerfahrungen zu sammeln und bin mittlerweile trinkfester als jeder Staatsmann, Matrose, Schuster. Ich kann saufen wie ein Loch, wie ein Mann, wie ein Pferd. Bei mir kriegt ihr immer Wodka, kostenlos. Ihr werdet selig, mutig, geil. Willkommen in dem Bloody Mary Contest auf High Heels. Willkommen in der Porno-Karaoke-Show. Weil Ostern, Nikolaus und Weihnachten gleichzeitig vor der Tür stehen, gibt es heute zu dem obligatorischen Wodka auch viele, viele Eier. Ihr dürft heute meine Wodka-Ei-Mayo-Installation aufessen und austrinken. Guten Bon Appetit i na zdrowie. Wódka prostytutka, mafia narkotyki. Wódka prostytutka, mafia narkotyki. Wódka prostytutka, mafia narkotyki. Wódka prostytutka, mafia narkotyki. Wir saufen schnell zwei Flaschen Wodka auf Ex, klauen einen Mercedes, fahren los nach Danzig, schnappen uns eine Nutte von der Straße. Sie schreien an, Wodka prostytutka, mafia narkotyki. Hier Doppel 114. Ich bin drin im Theater. Auf einer Videoleinwand über der Bühne wird ein Geschlechtsakt gezeigt. In Holzkabinen sitzen zwei Personen und stöhnen in die Mikrofone. Sie klatschen Schweinekoteletts aneinander. Ein Clown steht vor der Bühne rechts. Er bläst Präservative auf. Eine Frau in Schwesternkleidung trägt auf einem Tablett Eierhälften mit Mayonnaisehäubchen. Sie verteilt die Eier an das Publikum, ca. 80 Personen. Drei Techniker bedienen die Regler. Auf der Bühne sehe ich eine ca. 22-jährige Frau mit roter Wolle im Haar. Sie hat nichts an, außer einem knappen Küchenkittel aus weißem Lack, auf dem vorne in knallgrünen Buchstaben Lola Loveska steht. Over. Lola Loveska ist bestimmt ein Künstlername. Over. Die beschrieben hat ultramarinblaue Stiefel bis zu den Oberschenkeln an. Die Plateaus betragen ungefähr 15 cm. Sie hält eine 4,5 Liter Flasche Wodka in der Hand. Sie singt. Over. Mafia Narkotiki. Angaben 100%ig positiv. Das ist die gesuchte Person. Ich buchstabiere. Ludwig Otto, Ludwig Anton, neuer Name, Bertha Richard Zacharias, Otto Zacharias Anton, Dora Richard Zacharias Emil Wilhelm Samuel Kaufmann Anton. Gegen Sie liegen folgende Anzeigen vor. Alkoholausschank ohne Konzession, Erregung öffentlichen Ärgernisses, Hehlerei mit Autos, Betrug wegen Nutzung falscher Namen. Over. 12 Catwalker betreten in oben beschriebenen Outfits die Bühne. Weiße Lackkittel auf nackter Haut und High Heels. Sie halten Kochlöffel mit dem Mund, auf denen sie Eier balancieren. Over. Alle auf der Bühne und außerhalb festnehmen. Auch die Techniker und das Publikum. Ich schicke jetzt Verstärkung. 10 Peter, 10 Wannen, 10 Krankenwagen, inklusive sozialpsychiatrischem Dienst. Over. Sind Sie, Frau Ludwig Otto Ludwig Anton, neuer Name, Bertha Richard Zacharias, Otto Zacharias, Anton Dora Richard Zacharias, Emil Wilhelm Samuel Kaufmann, Anton? Wie? Woher kennen Sie meinen Familiennamen? Sie sind festgenommen. Allesamt. Ich habe nichts geerbt. Das war gar nicht meine Tante. Ich muss das alles zurückgeben. Das ist wie immer. Das Gold, die Danziger Tassen, den Metalldetektor. Nee. Danziger Tassen. Hörspiel von Mariola Brilowska. Musik Nova Huta. Mit Patricia Ziołkowska, Isabella Golinski, Marek Wodarczyk, Christoph Leszczyński, Rafael Stachowiak und Achim Buch. Im Originalton Günter Resniczek, Bela Brilowska, Gloria Brilowska, Lukas Cardovelli und Mariola Brilowska. Technische Realisation Susanne Hilge, Rudolf Grosser und Nicole Graul. Regieassistenz Felix Lehmann. Regie Mariola Brilowska. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2016. Dramaturgie und Redaktion Ulrike Thoma.